22. April 1945. Der 22. April 1945, das Datum markiert für mich bis heute das Ende des Dritten Reichs. Für mich ist es etwas früher als am Tag der bedingungslosen Kapitulation untergegangen, genau 8 Tage vor Hitlers Tod. Am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Am 22. April 1945 aber, einem Sonntag, kapitulierte Hitler. Dieser Tag brannte sich in meinem Gedächtnis nicht minder ein als der, an dem Hitler sich das Leben nahm. Er hatte, wie alle Tage seit Beginn des Bunkerlebens, keinen Anfang. Irgendwann mündete die lange, schlaflose Nacht in den Morgen. Ich war immer wieder kurz eingenickt, hatte versucht, mich mit etwas Cognac und Schokolade aufzuputschen. Die Situation wurde von Minute zu Minute hoffnungsloser. Die sowjetischen Truppen waren in Norden Berlins bis nach Pankow vorgedrungen, und die Front verlief schon am Gesundbrunnen und an der Bernauer Straße. Im Osten der Stadt stand die Rote Armee in Karlshorst und Friedrichsfelde. Der innere Verteidigungsring war durchstoßen. Hitlers erhoffter Bruch zwischen den Westmächten und den Russen passierte nicht. Der Angriff von General Felix Steiner ebenfalls nicht. Um die Mittagszeit wurden Vorbereitungen zur Lagebesprechung getroffen. Im Führerbunker fanden sich Keitel, Jodl, Krebs, Burgdorf und Bormann ein. Die Oberbefehlshaber, die sich schon aus Berlin abgesetzt hatten, wurden durch ihre Adjutanten vertreten. Dönitz durch Vizeadmiral Hans-Erich Voss, Göring durch Generalmajor Eckhard Christian, Himmler durch SS-Gruppenführer Hermann Fegelein und Ribbentrop durch Botschafter Walter Hevel. Ich hatte den Oberbefehlshaber der 9. Armee, General Theodor Busse, an der Strippe, den ich mit Burgdorf verband. Busse meldete: Die harten Kämpfe sind gekennzeichnet durch die zunehmende Überbeanspruchung der Truppe und durch nicht ersetzbare Ausfälle an Menschen und Material. Gierig hörte ich wieder weisungswidrig das gesamte Gespräch mit. Irgendwo wollte ich einen Funken Hoffnung auffangen. Ich konnte nur keinen finden. Das Telefon schnarrte erneut. Kommandochef Franz Schädle war am anderen Ende der Leitung. Ich hatte mich gerade damit beschäftigt, in Gedanken Nachrichtenfetzen zusammenzusetzen. Aus diesem Grund nahm ich nur Bruchstücke von dem auf, was er mir zu sagen hatte. »Maschine, ausfliegen, Platz reserviert. Holen Sie Ihre Frau.« Schlagartig war ich hellwach. In einer der letzten Maschinen, die Berlin verlassen sollte, war ein Platz reserviert für meine Frau und meine Tochter. Sie konnten ausfliegen, nach Berchtesgaden, das war kaum zu glauben. Ich war völlig überwältigt. In all dem Chaos hatte jemand an mich, den Bunkertelefonisten, gedacht. Ich wurde vom Dienst befreit. Ein Kamerad von der Fahrbereitschaft brachte mich nach Rudow. Berlin war wie leergefegt, keine Menschenseele war zu sehen. Der Mann fuhr so schnell, wie es die Straßen der Ruinenstadt zuließen. In unserem Haus befand sich niemand, Türen und Fenster standen sperrangelweit offen. »Verschlossene Häuser sprengt der Russe sofort«, hieß es. Ich vermutete Gerda und Gitter im etwa 400 Meter entfernten Luftschutzbunker. Dahin ließ ich mich nun fahren, suchte nach den beiden und fand sie glücklicherweise sehr schnell. Gerda fiel mir sofort in die Arme. Ihre Reaktion auf meine lebensrettende Botschaft aber traf mich wie ein Keulenschlag. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, Sie können nicht ausfliegen«, sagte sie. »Brigitta, unsere einjährige Tochter, hätte hohes Fieber. Auch die Eltern wolle sie nicht allein in Berlin zurücklassen.« Ich redete verzweifelt auf sie ein, erwähnte die schlimmen Übergriffe der Russen auf die Bevölkerung in Ostpreußen, von denen ich gehört hatte. Es gelang mir nicht, sie zu überzeugen. »Es ist die letzte Chance, Gerda«, flehte ich sie schließlich an, »die letzte!« Meine Frau schüttelte noch einmal entschieden und traurig den Kopf und drückte mir den Notkoffer in die Hand. »Hier, nimm den mit.« Ich konnte nicht länger bleiben, stieg in den Wagen, wuchtete den Koffer auf den Rücksitz und dachte an nichts. Gerda und Gitter sollte ich lange nicht wiedersehen, sehr lange. Ich verpasste, wie aus meiner Tochter eine Persönlichkeit wurde, hörte ihre ersten Worte nicht, erlebte ihre Einschulung nicht, erfuhr nichts von ihren Sorgen und Freuden als kleines Mädchen. Man würde Gitter von ihrem Papa erzählen, aber nicht von Misch, Hitlers Bunkertelefonisten. Wir lernten uns nie mehr richtig kennen. Zurück in der Reichskanzlei meldete ich mich umgehend bei Kommandochef Schädel im oberen Bereich der Kelleranlagen. Meine Familie wird nicht fliegen. Er fragte nicht weiter nach, sagte nur, dann muss ich den Platz freigeben. Ich nickte und funktionierte schon wieder. Gibt es noch etwas für den Chef? Kann ich noch etwas mit hinunternehmen? Schädler hatte nichts für Hitler. Im Führerbunker herrschte aufgeregtes Treiben. Ich wunderte mich. Der Chef hat alle entlassen, raunte mir Retzbach zu. Was war geschehen? Während der Lage, die turbulent und lautstark verlaufen war, hatte Hitler schließlich den magischen Satz gesprochen und ihn seither vor allen wiederholt, die ungläubig im Bunker herumschlichen. Der Krieg ist verloren! Die Teilnehmer der Besprechung, die Kameraden vom Begleitkommando und dem RSD, die Diener und das sonstige Personal, alle hatten es jetzt mitbekommen. Hitler hatte aufgegeben. Der Krieg ist verloren. 1943 waren diese Worte in einem schwachen, von fast niemandem bemerkten Augenblick gefallen, diesmal aber bedeuteten sie das Ende. Was von nun an passierte, war nur noch die Vorbereitung des Abtretens. Der Chef bleibt in Berlin, berichtete mein Vertreter weiter und schaute mich dabei eindringlich an. Uns war bewusst, was das hieß. Er würde sich umbringen. Würde es zum Äußersten kommen, dann war das eine Option für ihn. Das hat er schon einige Male angedeutet. Alle anderen können gehen, fuhr Retzbach fort. Hitler hat gesagt, niemand ist mehr zu irgendetwas verpflichtet. Niemand ist mehr zu irgendetwas verpflichtet. Dass es Hitler damit absolut ernst war, dass das endgültige Schlusswort gesprochen war, keiner zweifelte daran. Die Aufbruchaktivitäten begannen sich augenblicklich zu überschlagen. Hitler selbst ließ sich verschiedenste Unterlagen bringen, sichtete einige Papiere und besprach sich schließlich mit Chefadjutant Julius Schaub. Mir fiel der Notkoffer wieder ein, ich hatte ihn oben im Keller der neuen Reichskanzlei bei Schädle stehen lassen. Ein weiteres Mal ging ich zu ihm hinauf. An mir vorbei wurden Dutzende von Kisten getragen. Neugierig fragte ich Unterscharführer Hans Hofbeck vom RSD nach dem Inhalt. »Das sind die Stenoarbeiten der vergangenen 2 Monate. Die gehen mit aufs Flugzeug«, antwortete er. In diesen Zinkkästen befanden sich sämtliche Mitschriften der letzten Lagebesprechungen. Eine wertvolle Fracht. Die Kisten wurden abgestellt, stapelten sich zu stattlichen Türmchen. Gerdas Notkoffer packte ich irgendwo dazwischen. Er sollte unbedingt in Sicherheit gebracht werden, aber ich wusste nicht einmal, was sich in ihm befand. In der Enttäuschung über Gerdas Reaktion auf die Evakuierungsmöglichkeit hatte ich ganz vergessen, sie danach zu fragen. Ich weiß es bis heute nicht. Den Koffer hatte ich gerade abgestellt, als Kommandochef Schädel auf mich zukam. Ich ahnte, was er mir zu sagen hatte. Ausgenommen von Hitlers Generalentlassung waren natürlich diejenigen, auf die für den unmittelbaren Fortgang des Bunkerlebens nicht verzichtet werden konnte. Mir war gleich nach Retzbachs Schilderungen klar gewesen, dass ich nicht zu den glücklich Entlassenen zählen würde. »Misch, Sie werden natürlich noch gebraucht«, eröffnete mir Schädle. Ich nickte schwach. Also entschwand ich wieder Richtung Führerbunker, an aufgeregten Menschen vorbei. Beux, der Funker, rannte mich fast um. Er hatte eine wichtige Nachricht für Heinz Lorenz, den Vertreter von Reichspressechef Otto Dietrich. Keine 5 Minuten später erschien Lorenz in meiner kleinen Telefonzentrale. »Man habe soeben einen Funkspruch der Westalliierten abgefangen«, berichtete er. »Danach hofften diese, dass sich Berlin noch weitere 14 Tage gegen die Rote Armee würde verteidigen können, damit sie zu den Russen aufschließen und die Reichshauptstadt gemeinsam einnehmen könnten. Er müsste mit dieser Nachricht sofort zum Führer.« Ein Alleingang der Russen bei der Eroberung Berlins schien den Westalliierten also ein Dorn im Auge zu sein. Ich wartete gespannt auf Hitlers Reaktion. Als Lorenz wieder bei mir vorbeikam, fragte ich ihn danach. »Zu spät«, meinte der abwinkend. »Hitler hat bloß gesagt, was soll das heißen? Der Krieg ist verloren, so oder so. Die hätten sich viel früher melden sollen.« In seiner Überzeugung, dass sich die Alliierten noch zerstreiten würden, sah sich Hitler durch die Nachricht zwar bestätigt, nur eben zu spät. Mittlerweile war es für alles zu spät. Die Ju-352, eine Maschine aus der Führerstaffel, startete 2 Stunden später als geplant. Pilot Friedrich Gundelfinger, mit dem ich in den letzten Jahren manchen Kurierflug unternommen hatte, rief vor dem Start noch an, weil er endlich mit dem zielreichen Hall abheben wollte. Mein Kamerad Willi Arndt, Hitlers Lieblingsdiener, saß auf dem Platz, der ursprünglich Gerda und der Kleinen zugedacht gewesen war. Einige Zeit später erreichte mich die Meldung, dass genau diese Maschine von den Alliierten abgefangen und zur Flugplanänderung nach Köln gezwungen werden sollte. Gundelfinger hatte dem nicht Folge geleistet. Schließlich stürzte der Flieger in der Nähe von Dresden ab. Nach den Meldungen hatte niemand überlebt. Die Nachricht machte augenblicklich die Runde, schon aus dem Grund, weil Willy Arndt mit an Bord war. Als ich in späteren Jahren mit einem Engländer über diese Maschine sprach, äußerte er unumwunden die Vermutung, dass sie durch die Engländer abgeschossen wurde. Um ein Haar hätte ich meine Frau und meine Tochter auf einen Todesflug gesetzt. Hitler hatte zwischenzeitlich meinen ehemaligen Chef-SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke zum Kampfkommandanten der Zitadelle, dem engeren Regierungsviertel, ernannt. In den Kellerräumen der neuen Reichskanzlei lag der Gefechtsstand der von ihm geführten Kampftruppe Mohnke mit etwa 4000 Mann. Dazu gehörten alle in Berlin befindlichen Verbände der Waffen-SS, darunter auch das Wachbataillon. Aus diesen Einheiten wurden zwei Regimenter mit Bataillonen und Kompanien gebildet. Hinzu kamen noch kleinere Gruppen der Wehrmacht, der Luftwaffe und eine Formation von Axmanns Hitlerjugend. Während ich versuchte, Gerda noch einmal telefonisch zu erreichen, vielleicht befand sie sich nicht mehr im Luftschutzkeller, hatte ein anderer eine völlig abweichende Vorstellung von der Rettung seiner Familie. Dr. Goebbels wollte seine Frau und die Kinder nicht in die, sondern vor der Nachwelt retten. Er holte allesamt zu den Todgeweihten in der Reichskanzlei. Bedienstete, die bislang im Vorbunker Schutzräume zugewiesen bekommen hatten, mussten die Kammern jetzt für den Goebbels-Nachwuchs räumen. Goebbels selbst zog in das am Vorabend verlassene Zimmer von Professor Morell direkt neben meiner Telefonzentrale. Vom Gang aus gab es keinen direkten Zugang. Goebbels kam nun also jedes Mal an meinem Arbeitsplatz vorbei, wenn er in seinen Raum ging. Völliger Wahnsinn, dachte ich, hier in diesen Sarkophag 6 Kinder zu bringen. Als dann gewissermaßen statt der Russen diese Rasselbande zum ersten Mal lärmend in den Tiefbunker einfiel, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Mindestens 2-mal am Tag besuchten die Kleinen ihren Vater, und wenn der den Führerbunker verließ, tollten sie auf dem Gang herum. Die Bunkeratmosphäre beeindruckte sie nicht im geringsten. Sie spielten, lachten, sangen, waren übermütig und unbeschwert, wie Kinder eben sind. Ständig musste ich sie zur Ordnung rufen. »Halt! Das ist doch hier kein Spielplatz!« Am wirkungsvollsten war es, wenn ich behauptete, »Seid mal ruhig, Kinder, euer Onkel Adolf schläft, den dürfen wir auf keinen Fall aufwecken!« Goebbels Diener nahm die 5 Mädchen und den Jungen dann hinauf in die Keller der neuen Reichskanzlei zu den Zivilisten. Spätabends rief ich wieder bei Gerda an. Diesmal funktionierte die Leitung, ich hörte das Freizeichen, doch niemand hob den Hörer ab. Gerda, die Schwiegereltern und die Kleine waren also wieder oder immer noch im Luftschutzbunker und den sollten sie bis zum Ende kaum mehr verlassen. Ich versuchte zu schlafen, am Pult. Die Schlafmatte rollte ich nicht aus. Dr. Goebbels musste jetzt ja immer durch meinen Raum durch. Wie sah es aus, wenn ich schlief?